na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na euch die Zeit vertreiben, einen Cocktail einverleiben oder meinen Body zeigen, an der Theke übertreiben, bis die Mädels sich entscheiden, dem kann man nicht widerstehen und mit mir in die Kiste gehen. Doch eins kann ich euch garantieren, das alles wird heute nicht passieren. Für mich gibt's nur noch diese Frau, der ich noch in den Ausschnitt schau. Ihr Name ist in meinem Kopf, ihr Deckel passt auf meinen Topf. Sie hat heute bei mir angeklopft, war scharf wie ne Kalaschnikow. Na na na na na na na na Lena, für dich tanz ich sogar den Macarena. Der Stand der Dinge jetzt, sie hat mich irgendwie verhext. Mein Kumpel ist total entsetzt, er dachte, dass sie zu ihm wetzt. Das hat er wohl falsch eingeschätzt, besetzt, verletzt und abgesetzt. Das tut mir alles furchtbar leid, doch jetzt bin ich mit ihr zu zweit. Dabei hab ich sie nie gewollt, ihr nie den Teppich ausgerollt. Doch jetzt find ich sie wunderschön, ab heute werd ich mit ihr gehen. Sie ist die geilste auf der Welt, und so wie sie sich grad verhält, steht sie auf mich und nicht auf Geld. Das hat sie mir nämlich erzählt. Na, na, na, na. Ah!